أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام. النكاح ist vorgeschrieben mit Koran und mit Sunna und mit Ijma. Es gibt also keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten, dass Nikah, dass die Heirat eine vorgeschriebene Sache ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vorgeschrieben und danach kommt die Meinungsverschiedenheit, ist es wajib zu heiraten oder ist es mustahab zu heiraten? Das sind zwei wichtige, oder besser gesagt, die wichtigsten Meinungen. Aber wir werden dann später erwähnen, inshallah ta'ala, dass der Nikah manchmal wajib ist, manchmal ist der Nikah haram, manchmal ist das Heiraten makruh, manchmal ist es mustahab, wünschenswert, dass du heiratest. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es unterscheidet sich je nach Situation. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Wir sind nicht so wie diese möchte gern Erklärer von Koran und Sunna. Dass wir ständig Vorträge machen über die Probleme in der Ehe. Sei ein guter Mann, ein guter Muslim, dann wird es keine Probleme in der Ehe geben. Die Frau macht Probleme, sagst du, Masalama. Hunderte Frauen gibt es. Wenn du nie heiratest, es ist besser für dich, dass du nie heiratest, als dass du eine Frau heiratest, die nicht Koran und Sunna gehorcht. Yes, Alhamdulillah, Allah hat dich vor dir gerettet. Kein Problem. Talak ist halal, Talak ist erlaubt, Talak ist gut, Talak ist schön, Talak ist nicht schlecht. Es ist schlecht, wenn du Talak gibst, unkontrolliert. Aber wenn Talak erforderlich ist, wenn Talak die Lösung ist für das Problem, ist Talak eine super Sache, sonst hätte sie Allah nicht erlaubt. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Das gleiche gilt auch für Christinnen und Judinnen. Wir sagen, ein Muslim darf eine Christin und Judin heiraten. Mit der Voraussetzung, dass sie keusch sind. Entweder, dass sie Jungfrauen sind oder dass sie ihre Jungfräulichkeit durch eine aufrechte Ehe verloren haben. Eine Christin hat irgendwann einmal geheiratet in der Kirche oder sowas. Wir als Muslime akzeptieren solche Heiraten bei denen im Christentum. Ein Pärchen, ein Muslim und eine Kafira heiraten. Ein Muslim, Astaghfirullah. Ein Kafir und eine Kafira, zwei Christen, heiraten in der Kirche. Danach nehmen sie Islam an. Sie müssen ihre Ehe nicht erneuern. Ihre Ehe ist legitim, korrekt. Weil viele Sahaba haben in der Jahiliyyah, in Zeit des Schirks geheiratet. Dann haben sie Islam angenommen, alle beide. Sie haben nicht noch einmal geheiratet. Ja, noch einmal Hochzeit und alle Verwandten kommen, mashallah. Nein. Ist legitim. Versteht ihr mich, Barakallah? Islam und Koran und Jannah. Uhibbu jahafil al-Iman. Tarfa'u rayat al-Sunnah. Ana al-Islam wa Allah. Oder eine Kafira, die Islam angenommen hat. Weil was macht der Islam mit den Sünden von der Jahiliyyah? Nicht nur, dass sie gelöscht werden, sondern die verwandeln sich alle in guten Taten. Alle schlechten Sachen verwandeln sich in guten. Und diese Frau ist eine Muslima, ist halas. Bei der hat man keine Angst mehr, dass sie jemals so etwas machen würde. Auch wenn sie sich mit dir nicht versteht. Ist es möglich, dass Mann und Frau heiraten, sie verstehen sich nicht und gehen getrennte Wege. Er gibt ihr Talak und fertig. Sie heiratet einen anderen Mann. Auch wenn sie sich von ihr trennt, es besteht nicht die Möglichkeit, dass sie je wieder so eine Sünde begeht oder dass sie Kufr begeht oder dass sie wieder zurück ins Kufr zurückkehrt. Nein. Verstehen Sie mich? So eine Frau darf man zweifellos heiraten. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Also wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit unserem Buch, also oder besser gesagt unser Thema oder unser Kapitel im Fiqh, und das ist Kitab Nikah. Wir haben mehrere Vorträge gehabt. Wir werden schauen, inshallah ta'ala, dass wir immer abwechselnd etwas aus unserem Buch von Sheikh Fawzan lesen, inshallah ta'ala, Mulachas al-Fiqhi. Und wenn jemand kommt und sagt, Sheikh Fawzan ist mit dem... Entschuldigung. Wenn jemand sagt, er ist mit der Hukuma, mit der saudischen Regierung und so weiter, sagen wir, ja, das stimmt schon, in unserer Zeit ist er mit der Regierung. Aber das, was er in Fiqh geschrieben hat, in diesem Buch vor über 20 Jahren, über 30 Jahren, ja, dieses Buch ist gut. Halas? Barakallahu fikum. Und dann werden wir auch versuchen, ein Hadith von unserem Hadith von Hafiz ibn Hajar rahimahullah zu lesen, inshallah ta'ala, aus unserem Buch Bulugh al-Maram. Wir haben voriges Mal erwähnt, dass die Mezheb al-Zahiri, die Zahiriye, und eine Riwaya von Imam Ahmed, sie sagen, dass das Heiraten wajib ist. Sie sagen, Nikah, Heirat ist wajib. Das haben wir voriges Mal erwähnt. Aber die richtige Meinung ist, inshallah ta'ala, dass Nikah von Fall zu Fall sich unterscheidet. Also der Hukm, der Rechtsurteil. Ja, das haben wir voriges Mal auch erwähnt. Deswegen, manchmal ist Nikah wajib, manchmal ist Nikah mustahab, erwünschenswert, manchmal ist Nikah haram. Haram, du darfst nicht heiraten. Ja, in bestimmten Fällen ist haram, dass du heiratest. Zum Beispiel. Ja, und das werden wir inshallah ta'ala erwähnen, bevor wir wieder zu unserem Hadith zurückgreifen, unser Hadith von Bulugh al-Maram, inshallah ta'ala. Ich habe euch auch damals gesagt, dieses Thema oder dieses Kapitel ist, weil es so wichtig ist, ist es auch so lang. Ja, wir können dieses Thema nicht zum Beispiel in zwei Vorträgen, wie zum Beispiel, wir reden jetzt über keine Ahnung, gegen eine Sache. Ghiba. Ghiba ist mir jetzt eingefallen. Was ist Ghiba? Ja? Üble Nachrede, dass du über jemanden, wie der Prophet immer sagt, Ghiba ist, dass du über deinen Bruder sprichst, in seiner Abwesenheit, dass du ihn erwähnst auf eine Art und Weise, die ihm nicht gefällt, die er nicht mag. Das ist Ghiba. Du sagst, dieser Bruder, dieser Glatzerte, du hast nicht gelogen, er ist wirklich glatzert. Aber das ist Ghiba, gehört zu den größten Sünden. Das ist Ghiba. Wenn du die Wahrheit über ihn sagst, eine Wahrheit, die er hasst, er ist fett, er ist, keine Ahnung. Das ist Ghiba, das ist eine große Sünde. Gehört zu den großen Sünden. Wenn du aber über ihn etwas sagst, was nicht stimmt, dann ist das nicht Ghiba, das ist Buhtan. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Du belastest ihn, oder wie sagt man das? Du tust ihn... Du tust ihn Unrecht sowieso. Sondern wie nennt man das? Wenn du über jemanden sagst, Sachen, die nicht stimmen. Du lügst auf ihn. Und das ist schlimmer als... Al-Muhim, das ist schlimmer also als Riba. Dieses Thema, wir können das über in ein, zwei Vorträgen fertig. Aber Nikah, das geht nicht. Wir werden noch viele Vorträge über dieses Kapitel haben. Und ihr werdet sehen, inshallah ta'ala, wenn wir mit diesen Kapiteln fertig sind, werdet ihr, inshallah ta'ala, ganz andere Männer sein. Besonders die Verheirateten. Und die nicht verheiratet sind, sie werden sich gut überlegen, bevor sie heiraten, wie sie das anstellen. Entweder du machst es von Anfang an richtig, oder du machst es überhaupt nicht. Und das gilt nicht nur für Heirat, sondern für alles in deinem Leben. Entweder du machst es von Anfang an mit Bismillah, oder du lässt es lieber sein. Weil wir viele Leute haben, heiraten wollen, aber 50% islamisch und 50% türkisch, bosnisch, albanisch, tschetschenischen Tradition. Es gibt keine Tradition bei uns. Unsere Tradition ist Sunna. Und unsere Tradition sind die Sahaba, ridwanullahi alayhim. Ja? Unsere Tradition, was es heiraten angeht, ja? Ist die Praxis des Propheten Salame. Ist die Praxis aus jedem Hadith, der über die Heirat spricht. Von Jabir ibn Abdillah zum Beispiel, als er geheiratet hat, wie er das angestellt hat. Das ist unsere Tradition. Und nicht so, wie man das in unserer Zeit macht, la hawla wa la quwwata illa billah, und all das tut man dem Islam zuschreiben und sagen, das ist Islam, wir sind, mashallah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. An erster Stelle, sagt Sheikh hier, فَيَكُونُ نِكَاهُ وَاجِبًا عَلَى مَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا إِذَا تَرَكَ. Heirat ist Pflicht. Wajib also. Was ist Wajib? Wer weiß es? Pflicht. Was bedeutet Pflicht? In der Scharia. Muss gemacht. Was bedeutet muss gemacht werden in Scharia? Brüder. Wenn jemand das nicht macht, er bekommt Sünde. Strafe. Wenn du es nicht machst, bekommst du Sünde, Strafe. Wenn du es machst, bekommst du Belohnung. Das bedeutet Wajib. Wenn du sagst Wajib oder Fard, das bedeutet, wenn du es machst, wird Allah dich dafür belohnen. Wenn du es nicht machst, wirst du bestraft. Ja? Und wenn wir sagen, Allahs Strafe, die gibt es verschiedene. Weltliche Strafe, Strafe im Jenseits. Eine Fitna ist schon die größte Strafe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dass Allah dich in Fitna wirft, dass Allah dich selbst überlässt. Ja? Und du kennst nicht mehr den Ausweg, ist schon eine Strafe. Kummer und Sorgen sind schon eine Strafe, Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Es ist, dort ist nichts. Dort ist nichts. Nichts kann dir passieren. Aber Allah bestraft dich mit Angst. Und was wird passieren? Und dies und das und das. Aber in Wirklichkeit gibt es nichts. Aber Allah bestraft dich mit dieser Dosis Angst. Ja? Paranoia und so weiter und so weiter. All das ist eine Art Strafe Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Wajib ist heiraten für denjenigen, der Angst hat, Zina zu begehen, Unzucht zu begehen, wenn er nicht heiratet. In diesem Fall ist für dich Wajib heiraten. Ja? Deswegen, wenn du jetzt zu einem Bruder kommst und sagst, wenn er sagt, Subhanallah, Wallah, ich habe Angst, dass ich nicht Zina begehe. Ich kann mit mir nicht mehr selbst kämpfen. Ja? Ich habe Angst, dass ich nicht Zina begehe. Dann sagen wir, für dich ist Heirat Wajib. Warum? Damit du dich vor einer Sünde rettest. Ja? Damit du dich vor einer Sünde rettest. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns bestimmte Sachen verboten. Ja? Weil er wusste, dass das schlecht für uns ist. Der Baraka wa ta'ala, weil er das weiß. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nie eine Sache verboten, wenn in dieser Sache, ja, wenn diese Sache gut wäre. Stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet uns etwas, was gut ist. Ja? Das ist unmöglich. Allah verbietet uns nur die schlechten Sachen. Aus unserem Interesse, Tabaraka wa ta'ala. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns damit geprüft. Er schaut, wie wir handeln. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet dir Alkohol, Wein, alkoholische Getränke. Ja? Manchen Menschen hat der Shaitan diese alkoholischen Getränke lecker gemacht. Die sind lecker, die schmecken gut. Aber in Wirklichkeit schmecken sie scheußlich. Ja, fragt die, die Alkohol probiert haben. Ja? Aber der Shaitan hat ihn das so lecker gemacht. Ja? Bier und was weiß ich, was es noch gibt. Schnaps und so weiter und so weiter. Der Shaitan hat ihn das lecker gemacht. Aber in Wirklichkeit ist das scheußlich. Wallahi. Ja? Allah verbietet dir das. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala öffnet dir andere Türen. Er gibt dir eine Alternative. Du kannst alles andere trinken. Nichts ist haram zu trinken. Außer das, was berauschend wirkt. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Genauso, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet dir die Frauen. Allah verbietet dir die Frauen. Allah verbietet dir Unzucht und Zina. Und Al-Akhdan, was ist Akhdan? Dass du eine Freundin hast, wie es in der Jahiliyyah war. Aber Allah subhanahu wa ta'ala öffnet dir eine Alternative, dass du heiratest auf diese Art. Es gibt bestimmte Regeln, es gibt bestimmte Voraussetzungen für dich, damit du heiratest. Und es gibt bestimmte Erkan, Säulen, bestimmte Komponente, ohne die gibt es keine Heirat. Zum Beispiel, wir haben einen Mann und wir haben einen Wali. und wir haben zwei Zeugen und wir haben das Geld, aber uns fällt die Frau auf. Wie willst du heiraten? Es gibt keine Heirat. Das ist eine der wichtigsten, sage ich mal, Säulen oder Komponenten fehlt in diesem Fall. Ja? Aber diese Säulen sind alle gleich wichtig. Die sind alle gleich und die sind alle fast auf demselben Niveau. Wir haben einen Mann und eine Frau, aber wir haben keinen Wali. Niemanden, der die Frau verheiratet. Es gibt keine Heirat. Tut mir leid. Ja? Oder wir haben einen Wali, aber wir haben nicht seinen Nikah. Er ist der dich verheiratet. Ja? Es gibt keine Nikah. Ja? Wir haben einen Mann und eine Frau und einen Wali. Zwei Zeugen, das ist nicht auf dem gleichen Niveau, natürlich. Heraus? Ja? Aber es ist wajib, auf jeden Fall, aber es ist nicht auf dem gleichen Niveau. Ja? Wir haben keinen Mehr. Du sagst, ich will die Frau heiraten. Und der Vater sagt, ich gebe sie dir auch, kein Problem. Du sagst, aber ich will nicht zahlen. Sie sagt, ich will 2.000, ich will 10.000 Euro. Er sagt, nein, ich will nicht das Geld zahlen. Tut mir leid, dann sucht ihr eine andere Frau. Hat sie das Recht, das zu sagen? Sie hat das Recht zu sagen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Aywa. Sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف الأنة بتركه قدمه على حج الواجب. شيخ الإسلام ابن تيمية sagt, wenn ein Mensch, wenn ein Insan, er hat das Bedürfnis zu heiraten, und er hat Angst, dass er Zina macht, dass er Unzucht begeht, wenn er nicht heiratet, قدمه على الحج الواجب. Er wird ihm vorzugeben über den Hajj, der Pflicht ist. Heirat ist wichtiger als Hajj für denjenigen, der Angst hat, dass er nicht eine Sünde begeht. Verstehst du mich? Zum Beispiel, du hast noch nie Hajj gemacht. Hast 3.000 Euro in der Tasche. 2.000 zahlst du die Hamla und 1.000 Euro wirst du Geschenke deiner Mutter und deinem Papa kaufen. Ja? Sajada und was weiß ich, was es doch alles gibt. Ja? Aber du hast Angst vor Zina. Du bist in dieser, wie sagt man das, in diesem Alter. Du brauchst eine Frau. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich so erschaffen. Ja? Du brauchst eine Frau. Fragst Leute, der hat zwei Frauen. Er sagt, Allah, ich würde gerne noch eine dritte haben. Oder eine vierte. Ja? Aber hast du Allah eine Kiel? Ja? Was machst du in diesem Fall? Entweder du gehst Hajj oder mit demselben Geld heiratest du. Du heiratest und dieses Heiraten ist für dich wichtiger und besser als Hajj. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du wirst vielleicht Hajj machen. Du gehst Hajj, bist dort 20 Tage, einen Monat, Mashallah, Tabarakallah. Ja? Dann kommst du wieder zurück. Und dann hast du wieder das gleiche Problem. Hasbunallahu nikil. Das gleiche Problem. Was bist du für ein Hajji, ja, der sich mit Mädchen heimlich trifft? Oder mit der eine trinken geht? Oder du rufst sie an und so. Oder Hasbunallahu nikil. Was bist du für ein Hajji? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aber so etwas gibt es auch. Aywa. Naam. Wa qala ghayruhu, und alle islamischen, andere, nicht alle, andere islamischen Gelehrten sagen, yakunu lahu afdalu min al-hajji at-tatawwu wa as-salaa wa as-sawm at-tatawwu. Und andere, außer Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, andere sagen, heiraten ist besser als freiwilliger Hajj und als freiwillige Gebete. Ja? Und als freiwillige Gebete und als freiwilliges Fasten. Ja? Wir wissen, dass Fasten zu den besten Taten gehört überhaupt. Oder nicht? Ja? Das freiwillige Gebet und so weiter und so weiter. Dass du heiratest aus Angst, dass du nicht eine Sünde begehst. Und wir haben voriges Mal gesagt, was es für Sünden gibt. Ja? Also in diesem, was es dieses Thema angeht. Ja? Nicht nur, dass du Zina begehst, ist eine Sünde. Ja? Sünde ist, dass du dich mit fremden Frauen triffst. Auch wenn Zina nicht passiert, dass du ihr wenigstens, dass du ihr einen Pussy gibst, dass du sie mit deiner Hand berührst, ist eine Sünde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es ist besser für dich, leichter für dich, dass man dir eine eiserne Nadel in den Kopf bohrt, als dass du eine Frau berührst, die dir nicht halal ist. Beweis genug, dass das Händeschütteln haram ist. Mit Frauen, mit denen du nichts zu tun hast. Guten Tag. Sagst du, nicht persönlich nehmen, ich gebe die Frauen die Hand nicht. Frauen. Ich schende, tu nicht Hände schütteln mit Frauen. Ja, was sagen wir denn? Sagen wir in Saudi-Arabien? Was sagst du? Lass diesen Nazi-Blödsinn. Geh nach Saudi-Arabien. Das ist schon altmodisch. Ich gebe dir nicht meine Hand. Und was ist jetzt? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Viele schämen sich. Viele können das nicht. Das ist nichts Persönliches, Allahu Akbar. Meine Religion, ich schüttel nicht mit den Händen, mit den Frauen die Hand. Wo ist das Problem? Ist das ein Problem? Es ist kein Problem. Und das muss man machen. Warum, Brüder? Je eher sie es lernen, desto besser. Dann wird es keine Probleme geben. Aber du kommst mit so einem Bart und sie gibt dir die Hand und schaut dich genauso an, wie ein Shaitan. Und du, aus Schwäche, dir fehlt eine Dosis Izzah, islamischen Stolz, subhanallah, dass du sagst, nein, ich gebe dir nicht die Hand. Oder entschuldige, nichts Persönliches. Sag es, wie du willst. Formulier es natürlich auf die schönste Art und Weise. Oder du sagst, ich bin ein Muslim im Islam, ist nicht erlaubt, dass Männer fremde Frauen berühren. Ich wünsche dir nicht auch so einen Mann, dass du hast, der fremde Frauen nicht berührt, der fremde Frauen nicht einmal anschaut. Aber leider, daraus wird nichts. Natürlich, die meisten Kuffar tun sich gegenseitig betrügen. Der Mann betrügt die Frau betrügt den Mann und so weiter und so weiter. Ich gebe dir nicht die Hand, entschuldige nicht. Wie sie es nimmt, sie soll es nehmen, wie sie möchte. Aber du darfst nicht schwach sein, subhanallah. So ein Bart gibt der Frau die Hand. Dann kommt ein anderer Bruder, der stark ist in Religion. Der sagt, ja, gestern war bei uns in der Ordination oder bei der, was weiß ich wo. Der hat auch Bart gehabt, er hat aber die Hand geschüttelt. Dein Bruder macht hier Probleme. Ich kann mich erinnern, damals bei uns in unserem Land, haben Brüder begonnen, im Gebet die Hände so zu heben. Viermal. Der erste ist ja muttafaqun alayh. Ohne Meinungsverschiedenheit. Alle sagen, ohne den ersten Takbir gibt es kein Gebet. Dieser erste Takbir heißt Takbiratul Ihram. Ihram bedeutet Haram. Du darfst nichts mehr machen, außer das, was vorgeschrieben ist. Koran lesen, Zikr, bestimmte Bewegungen. Nur das ist erlaubt. Alles andere ist Haram. Reden, Sandwich essen, trinken und was weiß ich was noch. Alles ist Haram. Takbiratul Ihram. Du gehst jetzt, du stehst jetzt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Von der Sunna, wie ihr wisst, hat der Prophet Salam viermal im Gebet die Hände gehoben. Der erste Takbiratul Ihram, der zweite, wenn er auf Ruku geht, der dritte, wenn er von Ruku zurückkommt und der vierte, wenn er vom ersten Tashahud aufsteht, wenn das Gebet drei oder vier Rekia hat. Und die Brüder haben das gelesen bei Buhari, haben geguckt, was die Ulema darüber sagen. Ist das eine problematische Sache? Ist das Fitna, wie manche Juhal sagen? Oder ist das wirklich Sunna? Und wir versuchen die Sunna zum Leben zu erwecken. Merkt euch eins. Jedes Mal, wenn eine Sunna verschwindet, kommt an ihrer Stelle eine Bid'ah. Und unsere Pflicht ist, dass wir die Sunna zum Leben erwecken. Dass wir Reformatoren der Sunna sind. Dass wir zum Leben erwecken. Der Bruder wollte wissen, was Bid'ah ist. Bid'ah. Bid'ah, wir machen einen Vortrag extra über Bid'ah. Bid'ah sind Erneuerungen. Der Professor mir sagt, kullu Bid'ah in Dalala. Jede Erneuerung in der Religion ist Dalala, ist der irre Weg, der falsche Weg. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Halas. Die Brüder haben begonnen mit den Händen, also Hände zu, in einer Moschee. Die Leute haben keine Ahnung davon, nichts. Einige Duat, Daya, sind aufgestanden und gesagt, nein, das dürft ihr nicht machen. Ihr macht nur Fitna unter den Leuten. Sie kennen das nicht. Gerade weil sie es nicht kennen, regen sie sich auf. Ihr müsst es machen. Ihr müsst sie endlich damit bekannt machen, damit es das gibt. Gehen in allen arabischen Ländern, geh nach Ägypten, geh nach Syrien, geh nach Saudi-Arabien, geh überall auf der Welt. Die Muslime beten so. Manche heben nicht ihre Hände im Gebet. Nur beim ersten. Manche heben. Aber das ist kein Thema mehr. Dass das Sunna ist, weiß die ganze islamische Welt. Nur ihr in diesem Dorf oder in dieser Stadt Juhal wisst das nicht. Dann fragst du einen alten Haji, komm her. Ich weiß, diese alten Leute in dieser Jama'a, 50, 60 Jahre alt, ich weiß, das sind alle deine alten Freunde. Ihr betet seit einer Ewigkeit gemeinsam in dieser Moschee hinter diesem alten Hodja. Oder sein Vater war euer Hodja, dann hat sein Sohn euch, wie sagt man das, komplett geerbt, um euch weiter irgendwo hinzuführen, keine Ahnung. Kannst du dich nicht erinnern, Haji, als du Haji warst? Du warst Haji, gell? Warst in Mekka, warst in Medina, hast dort gesehen, weiße, schwarze, gelbe, mit roten Tüchern, mit blauen Tüchern, mit weißen Tüchern, mit solchen riesigen Huten aus Schaffell. Es gibt auch solche aus den russischen Republiken. So ein Hut, Wallahi, der ist so groß, auf Kopf, aus Schaffell. So groß. Was ist das? Hast du nicht gesehen? Hast du gesehen, manche geben ihre Hände so, manche geben ihre Hände so, manche geben ihre Hände so, manche heben viermal die Hände im Gebet, manche stehen so, die Malikier meine ich, die Rafida meine ich nicht, die gehören gar nicht in Mekka rein. Denen muss man verbieten, dass sie dorthin kommen. Die Schia. Die Malikier. Hast du das Haji nicht gesehen? Er sagt, ja, ich habe das gesehen. Wahre Kalafik, wieso unterstützt du mich da nicht hier? Damit ich den Leuten erkläre, dass das Sunna ist. Versteht ihr mich? Je eher wir ihnen etwas beibringen, ihnen mit einer Sache bekannt machen, desto besser. Wir haben jetzt so begonnen zu beten. Egal in welche Moschee ich gehe, egal ob Türkei oder was weiß ich wo, ich bete so, wie der Prophet gebetet hat. Weil der Prophet mir befehlt und sagt, Sallu kema ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich gebetet habe. Halas, das ist ein Befehl, du musst es machen. Egal, ob du in Türkei bist oder in Bosnien oder keine Ahnung wo, du betest, wie der Prophet gebetet hat. Wenn die Leute sagen, wir haben einen, keine Ahnung, Extremisten hier oder er will uns die ganze Tradition kaputt machen. Mir egal, wir werden dich rausschmeißen. Egal, schmeiß mich raus. Ich werde doch nicht mein Gebet wegen euch jetzt irgendwie verändern, um mich anzupassen. Ich passe mich nicht an. Ich passe mich der Sunna des Propheten an. Ich passe mich der Religion an und nicht irgendwem. So müssen wir denken. Wallahi, nur so können wir nach vorne kommen. Aber dass wir ständig, das ist eine, nicht sagen, ja, aber man muss weise vorgehen. Weisheit bedeutet, dass du nach Koran und Sunna arbeitest. Das ist Weisheit. Aber dass du immer nachgibst und immer, das ist eine verlogene Hikmah, verlogene Weisheit. Du tust so, als wärst du weise. Aber das ist nur verlogen, das ist nur Feigheit. Sie haben Hikmah mit Feigheit vermischt. Sie wissen nicht, was ist. Seine Feigheit sagt, ich muss weise sein, ich muss den Leuten erklären, der weiß ja nicht, der ist in diesem Dorf, er kann nicht einmal lesen und so, und ich muss ihn... Du kannst lesen, sag ihm, Haji, das ist falsch, was du da machst. Das macht man nicht. Das hast du einen Beweis dafür? Mein Hodja hat mir gesagt, dein Hodja ist auch ein Analphabet wie du. Hör auf damit. Das ist Haram, das gibt's nicht im Islam. Wo gibt's das? Wo? Wer hat das gemacht? Prophet, alayhi salatu wassalam, Sahaba, Ridwanullahim, Tabi'in, die Imame. Niemand hat das gemacht. Haji, lass das, Allah Yahdik, lass das. Aber die Leute, Subhanallah. Hassan und Hussein, rahimahumullah ta'ala, haben einen Mann gesehen, wie er Wudu nimmt, ein alter Mann, wie er Abdest macht. Aber er hat alles falsch gemacht. Die sind zu ihm gekommen und gesagt, schau, Ammi, also Onkel, kannst du uns beibringen, wie man Wudu macht? Und er hat begonnen. Ja, er hat ihnen gesagt, komm, macht's hier und ich zeige euch, ob gut ist oder schlecht. Und sie haben alles langsam, sie wollten ihm beibringen, auf eine schöne Art und Weise. Sie haben alles richtig gemacht, von Anfang bis Ende. Der hat gesagt, oh Allah, ihr macht das besser als ich, ihr macht das richtig, ich mache falsch. Von mir könnt ihr nichts lernen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Zum Beispiel, wir, als wir klein waren, haben wir gelernt, wie macht man Abdest? Wie macht man Abdest? Unter anderem tut man mit den drei Fingern den Nacken so streichen. So haben wir gelernt bei unserem Hoja. Aber nachdem wir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selber gelernt haben, selber geguckt haben, haben wir gefunden, dass dieser Hadith, den Abu Dawud in seinem Sunan überliefert, dass dieser Hadith da'if ist. Der Hadith ist schwach. Mit dem kann man nichts beweisen. Was bedeutet das? Das machen wir nicht mehr. Warum? Weil es ist nicht überliefert vom Propheten S.A.W. Na? Die überliefert. Was ist das? Ich glaube, das ist nichts. Hakada, nahnu, yani indena, yani, beim Wudu, wir machen so. Al-Raqaba. Dieser Hadith wird beim Sunan Abi Dawud erwähnt und Imam Abu Dawud selber überliefert ihn als einen Da'if-Hadith. Er gehört ihn als Da'if. Wenn du das erfahren hast, dass dieser Hadith Da'if ist, machst du es nicht mehr. Das hat der Prophet nicht gemacht. Das ist Da'if. Schwach. Da'if bedeutet schwach. Ein schwacher Hadith. Und mit einem schwachen Hadith kann man nichts. Danach kann man nicht handeln. Ist das korrekt, Brüder? Barakallahu fikum. Aywa. Und viele Brüder, du sagst Hadith, Sahih, Hadith, Da'if. Ja, kennt sich überhaupt nicht aus. Wir gehen wieder zu unserem Thema. Aywa. Taib. Manche Ulema sagen, Rahimahumullah ta'ala, und das ist natürlich eine sehr schöne Aussage. Ja? Derjenige, der Angst hat, dass er nicht Zina begeht, ja? So einer guckt nicht, ja? Ob er die Möglichkeit hat oder nicht. Er soll sich verschulden, wenn es sein muss, dass er heiratet. Weil es ist besser, du schuldest irgendwen 2000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro, das ist viel besser, als dass du Wayazen Billah Zina begehst, dass du das begehst, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und wir haben gesagt, verboten, es gibt auch andere Sachen. Selbstbefriedigung zum Beispiel. Ja? Ist verboten. Weil der Prophet erwähnt zwei Sachen. Ja, Masha al-Shabab, o ihr Jugendlichen. Man istata minkum ul-ba'a falyatazawwaj. Der, der die Möglichkeit hat zu heiraten, er soll machen. Ja? Wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm. Und der das nicht kann, du hast nicht finanzielle Möglichkeit oder irgendeine andere Möglichkeit, du kannst jetzt nicht heiraten. Ja? Der soll fasten. Weil dieses Fasten wird euch das Blicke senken erleichtern und es ist besser für euch Geschlechts, für euer Geschlechtsorgan, damit ihr es vor was beschützt? Vor Sina. Ja? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Wieso hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht gesagt, der nicht heiraten kann, er soll Selbstbefriedigung machen? Hat er nicht, Alaihi Salatu Wasallam. Wäre das was Gutes, würde es sagen, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam würde das. Er spricht nicht von sich, sondern Allah subhanahu wa ta'ala offenbart ihm, was er zu sagen hat, was er sprechen soll. Er spricht über die Religion, nur das, was Allah ihm befehlt. Und nicht irgendwas, was ihm. Das ist zum Beispiel auch eine von Sachen. Und noch andere Sachen, wo Yasin Billah. Deswegen, du schuldest jemandem 5000 Euro oder 2000 Euro. Aber du willst heiraten. Weil wenn du das nicht machst, dein Leben wird wirklich kaputt. Wirklich. Ja? Du wirst dich selber fertig machen. Aber so, du schuldest jemanden, du weißt es. Aber du hast eine Frau bei dir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Du unterstützt sie und Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützt dich und du sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt euch beide. Tabarak wa ta'ala. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht auch denjenigen, die nicht haben, ja? Ein Pärchen, was heiratet, Mann und Frau, Muslim und Muslime heiraten, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht ihnen, dass er sie versorgen wird. Ja? Und wir können unzählige Fälle finden, Mann und Frau haben erst geheiratet, haben kein Geld, ist nicht einfach und so. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie unterstützt. Ja? Nach einiger Zeit, Allahu Akbar, ist Berg aufgegangen. In jedem Sinne, im finanziellen Sinne, und in religiösen Sinne und so weiter und so weiter. Ja? Warum? Sie machen all das, machen sie. Warum? Wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht geheiratet, damit, was weiß ich, damit er eine große Party, eine Fete schmeißt. Oder dass er irgendwas anderes. Nein, er hat geheiratet, weil Allah subhanahu wa ta'ala das vorgeschrieben hat. Und weil er sich auf diese Art und Weise vor der Sünde retten wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn retten. Weil er, wenn er etwas macht, dann macht das für Allah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber wenn jemand aus einem anderen Grund heiratet, Dann werden wir sehen, was später mit ihm passiert. Ja? Und wir kommen inshallah zu einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was sind die Gründe, die eine Frau heiraten? Was sind die Gründe, wegen der man eine Frau heiratet sozusagen? Eine Frau heiratet man wegen ihrer Schönheit, wegen ihrem Reichtum, wegen ihrer Religion und wegen ihrem Abstammung, ihrer Abstammung, wegen ihrem Stamm. Ja? Und der Prophet sagt, heirate du die mit der Religion, so wirst du dich retten. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Naam. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala also über dieses Thema, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wenn sie arme sind, Allah subhanahu wa ta'ala wird sich von sich versorgen. Allah verspricht, wenn ein Pärchen, wenn sie fuqara sind, wenn sie arme sind, Allah wird sie unterstützen. Ja? Und braucht hier ein Mensch einen besseren Unterstützer als Allah subhanahu wa ta'ala? Einen besseren, wie sagt man das, Sponsor? Ja? Oder jemanden, der dich finanziert? Brauchst du jemanden, der besser ist als Allah tabaraka wa ta'ala? Gibt es jemanden überhaupt? Nein, Allah. Bei ihm gehört alles tabaraka wa ta'ala. Er macht einen reich und er macht einen arm. Ja? Versteht ihr mich? Deswegen, wenn du unbedingt eine Frau brauchst, aber kein Geld hast, wenn du das Geld nicht besorgen kannst, dann faste. Alas? Wenn du aber das Geld ausborgen kannst, dann borge es aus für Allah subhanahu wa ta'ala und heirate. Und dann später, inshallah ta'ala, du wirst es zurückgeben. Du bist ja kein, Allah sieht dich. Versteht ihr mich? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wie viele Muslime gibt es? Er hat Geld. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ja? Und ist es besser, jemanden zu borgen oder nicht? Natürlich ist es besser, dass du jemanden borgst, als dass du das Geld irgendwo auf einem Konto oder in einem Kissen versteckst. Allahu Akbar, hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Alles gibt's. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Dann sagt Shaykh hier, وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ وَمَا عِنْدَهُ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُ شَيْءٌ وَزَوَّجَ رَجُلًا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ. Subhanallah. Der Prophet, wenn wir seine Lage anschauen, alayhi salatu wasalam, er steht in der Früh auf, er hat nichts im Haus zu essen. Oder er geht am Abend schlafen, er hat nichts im Haus zu essen. Alayhi salatu wasalam, der Prophet selber. Er hat sogar einen Mann verheiratet, er wollte ihn verheiraten, er hatte nicht einmal einen Ring aus Metall. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen, wenn du heiraten willst, suche die Frau mit der Religion, mit dem starken Din. Nicht die, ja, wenn sie eine starke Religion hat und noch dazu schön ist, auch besser. Wenn sie reich ist, noch besser. Ja? Wenn sie von einem guten Stamm ist, wie ich zum Beispiel von Quraysh, noch besser. Ja? Oder sie hat 20 Brüder, alle in Dschihad, fi sabilillah gestorben. Ja? Oder sind noch immer in Dschihad. Ja? Und schicken dir manchmal SMS. Allahu Akbar. Mein Bruder hat heute SMS geschickt. Ihm geht's gut. Allahu Akbar. Ja? Hat drei Feinde Allah subhanahu wa ta'ala letzte Woche in die Hölle geschickt. Zum Beispiel. Ich nenne nur ein Beispiel. Ja? Aber wenn sie alle Qualitäten hat, diese vier, drei Sachen, aber die Religion ist bei ihr schwach, lass sie, brauchst du nicht. Wenn die Religion bei ihr gut ist, ist alles gut. Wenn die Religion schlecht ist, ist alles schlecht, wenn sie die Prinzessin dieser Welt ist. Ja? Aber wir werden darüber, inshallah ta'ala, reden, wenn wir zu diesem Hadith kommen. Aywa. وَيَسْتَحَبُّ نِكَاحَ مَعَ وُجُودِ الشَّحْوَةِ وَأَدَمِ الْخَوْفِ مِنَ الزِّنَا. Mustahab, erwünschenswert. Wir haben erwähnt, wann es wajib ist, für einen Muslim zu heiraten. Wann ist Mustahab, für einen Muslim zu heiraten? Erwünschenswert. Ja? Wenn er die Möglichkeit hat, zu heiraten, ja, und er hat auch Schahwa, er hat, wie sagt man das, Verlangen und Begierde nach einer Frau, aber er hat keine Angst, dass er Zina begeht. Er hat keine Angst, dass er irgendeine Sünde begeht. Ich mag Frauen, ich kann heiraten und ich habe die Möglichkeit und es ist eine schöne Sache, dass man eine Frau hat und so weiter und so weiter. Aber ich habe keine Angst, dass ich Zina begehe. Nicht einmal im Traum. Ja? Echt? Im Geringsten, nicht einmal im Traum würde ich darauf kommen, dass ich Zina begehe, wo Yasin Billah, eine Sünde. Wir sollen, ist es erwünschenswert. Heirat Allah Akbar. Wenn du alle Möglichkeiten, also alle, du hast die Möglichkeiten, gesundheitliche, finanzielle und so weiter und so weiter. Heirat, Alhamdulillah. Ist besser für dich. Das ist eine Art Ibadah, Habibi. Eine Art Ibadah. Der Prophet sagt, sogar wenn du dich deiner Frau näherst, wenn du ihr in die Nähe kommst, wenn du mit ihr Geschlechtsverkehr hast, sogar das ist Sadaqa. Die sagen, ja Rasulullah, wenn jemand seine Triebe, seine Gelüste auslebt und sie stillt sozusagen, dafür gibt es Belohnung? Der Prophet sagt, natürlich, wenn du Geschlechtsverkehr hast mit deiner Frau, hast du Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du es woanders machen würdest, würdest du nicht eine Strafe bekommen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wenn du es woanders machen würdest, würdest du eine Strafe verdienen. Ja? Wenn du es auf halal Art und Weise machst, bekommst du Belohnung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Wa yubahu nikah ma adami shahwa wal mayli ilayhi kal anin wal kabir wa kad yakunu makruhan fi hadhihi al hala. Und es ist erlaubt, Mubah. Es ist, Mubah ist nicht Wajib und auch nicht Mustahab. Mubah, erlaubt. Zum Beispiel, nennst du mir ein, es ist Mubah, Wasser zu trinken. Es ist Mubah, Orangensaft zu trinken. Es ist Mubah, zu heiraten. Für wen? Für einen, der kein Verlangen nach Frauen hat. Ja? Er ist sogar, sozusagen, er ist ein alter Mann, er braucht überhaupt keine Frau. Für so einen ist es erlaubt. Manche Ulema sagen, für so einen ist es Mekruh. Ja? Unerwünscht zu heiraten. Aber unerwünscht ist es nur, wenn er dadurch irgendetwas anderes Schlechtes verursacht. Versteht ihr mich? Ein alter Mann heiratet eine alte Oma. Ja? Er ist 60 Jahre alt. Und dann gibt es eine alte 60-jährige Frau. Er heiratet sie. Ja? Keiner von den beiden hat, wie sagt man das, diese Geschlechtstriebe. Keiner von den beiden. Aber er wird sie finanziell, er wird sie versorgen, ernähren, er wird ihr ein Haus, wie sagt man das, ein Dach über den Kopf besorgen und so weiter und so weiter. Er hat sie geheiratet, dass er einen Freund hat sozusagen. Ja? Und es gibt bestimmte Gesprächsthemen, die man mit einem Mann nicht besprechen kann. Stimmt das? Natürlich. Du hast männliche Freunde und du hast auch weibliche Freunde. Deine Frau oder deine Frauen. Zum Beispiel, er hat eine 60-jährige Frau geheiratet. Keiner von den beiden hat Lust auf Geschlechtsverkehr. Das war's. Halas. Die Züge sind schon alle weg. Ja? Aber er heiratet sie, er versorgt sie finanziell und in jedem Sinne. Und sie kocht eventuell für ihn, wäscht ihn die Wäsche. Sie leben miteinander gemeinsam, Alhamdulillah, dann machen sie irgendwann einmal, was heißt da irgendwann einmal? Zum dritten, vierten Mal Hajj, zum Beispiel. Und sterben als Muslime, inshallah ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt sie dann Yawmul Qiyamah wieder gemeinsam, inshallah ta'ala. Versteht ihr mich? Ja? Für Söhne ist es erlaubt zu heiraten, zweifellos. Für ihn ist es nicht wajib. Ja? Aber wenn er das macht, dann bekommt er Belohnung für seine Nähe, wieso er geheiratet hat. Um die Frau zu versorgen. Es gab bei den Propheten auch solche Frauen. Ja? Der Prophet hatte solche Frauen. Welche Frau war die Frau, die war ziemlich alt? Eine alte Frau. Es? Nein, nein, nicht Hatija, nicht Hatija. Sauda, barakallahu fikum. Die war eine alte Frau, aber der Prophet hat sie behalten. Sie hat gesagt, also, ich brauche nichts von dir, aber ich will mit dir Yawm al-Qiyamah sein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Naam. Aywa. Wie gesagt, aber wenn ein Mann, der alt ist oder keine Triebe hat und so weiter, wenn er eine Frau heiratet und der Unrecht tut, natürlich ist das Mekruh. Das ist unerwünscht. Ja? Die Frau ist noch jung und der Mann ist ein alter Mann. Halas. Sie ist noch jung, sie will einen Mann. Er kann aber nicht mehr. In diesem Fall ist es für ihn unerwünscht, dass er heiratet. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Weil er tut ihr dadurch Unrecht. Ja? Er tut ihr dadurch Unrecht. Vor kurzem ist mir eine interessante Frage gekommen. Ja? Frau ist über 40. Ja? Und ihr Mann ist alt, ist impotent. Was kann man in diesem Fall machen? Die Frau aber ist noch ziemlich aktiv, was es dieses Thema angeht. Sie haben ein Problem. Wallah, sie haben ein Problem, im wahrsten Sinne des Wortes. Für die, die verheiratet sind, werden sie mich verstehen, was ich meine. Aber die, die nicht verheiratet sind, werden es eines Tages auch verstehen, inshallah. Ja? Was kann man denen sagen? Was kann man denen machen? Ja? Die Frau wird auch in ein paar Jahren, 5, 10 Jahren, alles, wird sie auch alt werden. Und das wird kein Thema mehr sein. Aber wird sie Sabur machen in dieser Zeit oder nicht? Oder geht sie zu einem islamischen Qadi und sagt, alles, ich will das, packe ich nicht mehr, ich will mich von dem trennen lassen. Ja? Wegen dieser Sache. Und es gibt viele, die sich getrennt haben wegen dieser Sache. Eine Frau kommt zum Propheten und sagt, ja, Rasulullah, dieser Mann ist tote Hose. Was? Sie nimmt noch ein Kleidungsstück von ihr und wedelt damit und sagt, Allah, der Mann ist... Ja? Der Prophet, was hat er ihr darauf gesagt? Einige Sahaba waren draußen vor der Tür. Ja? Und habe gesagt, Subhanallah, hörst du dir, was die da, wie sie mit dem Propheten redet? Ja? Sie sagt, ihr Mann ist impotent. Redet offen, direkt, ohne Wenn und Aber. Ja? Der Prophet hat die Frauen von Ansar auch dafür gelobt. Ja? Die besten Frauen sind die Frauen von Ansar, weil sie sind direkt und offen. Ja? Direkt und offen sein ist viel besser als irgendwie von hin und her, da versteht er dich falsch und dann sag was zum Herzen hast, Bruder, barakallahu fik, wo ist das Problem? Wir reden über Allahs Religion, tabarakatala, der alles weiß, das, was verborgen ist. Wenn du irgendwas am Herzen hast, bitteschön, inshallah, wir werden das mit Allahs Erlaubnis regeln. Ja? Der Prophet ruft ihn, weil man darf nicht zwischen zwei richten, bis man nicht die zweite Seite gehört hat. Er ruft den anderen Sahabi, er kommt und ihm nach geht eine Armee von Kindern. Alle gleich wie er, Kopie von diesem Mann. Und der Prophet hat sofort gemerkt, dass das eine Lüge ist. Er ist nicht impotent, ein Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, eine Armee von Kindern mit ihm. Ja? Der Prophet sagt zu ihr, du willst zu deinem alten Mann wieder zurückkehren. Ja? Also sie hat den geheiratet, der frühere Mann hat ihr Talak gegeben. Sie hat sich von, also er hat ihr Talak gegeben. Ja? Damit sie wieder zu ihm zurückkehren kann, damit er sie noch einmal heiraten kann, muss sie einen anderen Mann heiraten. Ja? Und der zweite Mann gibt ihr dann Talak, scheidet sich von ihr. Erst in diesem Fall darf sie zu dem ersten Mann wieder zurückkehren. So ist das Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala, das er über 7 Himmel offenbart hat. Und keiner wird es ändern können. Bis Yomul Qiyamah. Und derjenige, der es ändern möchte, ist ein Kafir. Ja? Oder jemand, der es verleugnet, ist auch ein Kafir. Und jemand, der es hasst, ist ein Kafir. Und jemand, der es nicht akzeptieren will, ist auch ein Kafir. Und so weiter und so weiter. Ja? Und jeder, der ein negatives Wort über das Gesetz Allah sagt, sagen wir, Qatalak Allah, möge Allah dich vernichten, tabarik wa ta'ala. Ja? Jeder, der ein negatives Wort über das Gesetz, Gesetz der Gnade, ja? Gesetz der Gnade, Wallahi, Gesetz der Gnade. Auch wenn dabei die Hand abgehackt wird, auch wenn der Mann gesteinigt wird, das ist Gesetz der Gnade. Weil würde man dieses Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala auf diese bösen Menschen, ausüben, barakallahu fikum, wären die Gefängnisse nicht bumm voll. Was wird mit diesen Gefangenen in den Gefängnissen in Europa? Ganz besonders in diesem Teufelland namens USA. Was wird mit diesen Gefangenen? Werden sie regeneriert? Werden sie, wie sagt man das, kommen aus denen wirklich richtige Menschen raus, richtige Männer? Nein, er wird ein Profi für sein Verbrechen dort im Gefängnis. Er geht als Dieb rein. Er kommt aber als ein Profi-Dieb raus. Ja? Versteht ihr mich? Er geht als ein Pädophiler rein. Er kommt raus und öffnet eine Pornoindustrie. Gefängnis hat aus ihm nichts Gutes gemacht, sondern das Gegenteil. Sie haben ihn wirklich jeden Hauch Mensch, dieser Menschenwürde und Menschlichkeit ausgeraubt. Er ist ein wildes Tier, ein Monster, das hinter Gittern gehört. Oder in den Wald. Oder sonst wohin. Unter die Erde am besten, inshallah ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wo sind wir stehen geblieben? Na, Aywa, der Prophet sagt zu ihr, du willst wieder zurück zu deinem alten Mann? Sie sagt ja. Der Prophet sagt nein. Hatta, yani hatta, tadhuki usaylatahu wa yadhuku usaylataki. Du kannst nicht zu deinem Alten wieder zurückkehren, bis er, Useila kommt von Assel, etwas Süßes, Honig, bis du seinen Honig nicht gespürt hast und bis er nicht deinen Honig probiert hat. Also bis ihr nicht miteinander Geschlechtsverkehr gehabt haben. Erst dann sagt er dir Talak, du bist geschieden und nach Idda darf der Mann, frühere Mann, dich noch einmal heiraten. Anders geht's nicht. Aywa. Naam. ويكرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفر حربيين. حرام ist zum Beispiel für einen Muslim zu heiraten, wenn er sich in einem Land, in einem Kufr-Staat befindet, die Harbiyun sind, die Krieg gegen Islam führen, offen Krieg führen. Offen Krieg führen, sage ich mal. In diesem Land ist es haram für dich zu heiraten, sagen die islamischen Gelehrten. Weil, wenn du unverheiratet bist und kommst in einen Kufr-Staat, egal was los ist. Zum Beispiel, wir haben hier in einem islamischen Staat, da ist die Grenze und da haben wir einen Kufr-Staat. Es ist Krieg zwischen diesen zwei Städten. Aber du bist irgendwie, hast dich reingeschmuggelt in einen Staat, etwas kaufen, verkaufen, dann gehst du wieder in den Staat, wegen irgendeiner anderen Angelegenheiten. Wenn du heiratest und die Kuffar schnappen dich, du hast nicht das Problem, dich selbst, sondern du hast noch ein anderes Problem, auch deine Frau, und wenn ihr noch Kinder bekommt, können die Kuffar eure Kinder wegnehmen. Und dann können sie auch euren Kindern Kuffar machen. Das ist alles ein großes Risiko. Und ein Muslim riskiert nichts. Sondern er macht das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befehlt. Wenn du das machst, was Allah befehlt, das ist kein Risiko. Allah entscheidet, ob du stirbst oder lebst. Das ist kein Risiko. Du machst das, was Allah dir befehlt. Und das ist hundertprozentig das Sichere. Und auf diesem Weg kann es passieren, dass du stirbst. Aber alle Menschen sterben. Auf diesem Weg kann es passieren, dass du verletzt wirst. Verletzt wirst. Alle Menschen werden verletzt. Du bist ja nicht der Erste oder der Letzte. In tekunu ta'lamun, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wenn ihr Schmerzen habt oder verwundet seid im Kampf, dann haben die auch Schmerzen. Und die dort sind auch verwundet. Wo ist das Problem? Allah subhanahu wa ta'ala sagt es zu den Mujahideen, in takunu ta'lamun, alam, Schmerz, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr verwundet seid im Kampf, dann sind die auch verwundet, die haben ja auch Schmerzen. Aber der Unterschied zwischen euch und zwischen denen ist welcher? وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ihr aber erwartet von Allah und hofft von Allah das, was sie nicht hoffen. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Du weißt, für was du kämpfst. Er weiß nicht, für was er kämpft. Wenn er sagt, ich kämpfe für Geld, ein Söldner in Afghanistan, wie viel verdient er? Ein bosnischer Soldat in Afghanistan bekommt 7.000 Euro im Monat. Ein Offizier 15.000. Was ist dann mit den in so einem billigen, kleinen, hässlichen Land wie Bosnien? Oder in Kosovo. Es gibt auch Kosovo-Soldaten in Afghanistan und Irak. Wirklich. Es gibt mazedonische Soldaten. Sie haben drei Leute in Irak gefangen. Oh, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Was ist mit diesen armen Ländern? Wie viel dann verdienen denn die Söldner aus den europäischen Ländern? Er sagt, ich habe nichts gegen Islam. Ich habe nichts gegen, aber ich verdiene meine Kohle. Ich bin ein Scharfschütze, was soll ich machen? Das ist meine Arbeit. Subhanallah. Er tötet Menschen für Geld. Und dann erwartet er, dass er verschont wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird ihn nicht verschonen. Nicht ihn und seine Nachkommen. Niemanden. Niemanden. Deswegen, wir hoffen von Allah das, was sie nicht hoffen. Ein verlorener Fall sind die Kuffar. All die gegen Islam kämpfen. Für die gibt es keine Hoffnung, keine Rettung. Es gibt keinen Beschützer. Niemanden, die sind im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Aber für den Muslim gibt es immer Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala ist immer auf seiner Seite. Allah subhanahu wa ta'ala möchte ihn mit einer bestimmten Sache prüfen und testen. Und auch dementsprechend belohnen, inshallah ta'ala. Nein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Sachen, wenn Heiraten haram ist. Zum Beispiel, dass man eine Frau heiratet, die unkeusch ist. Was bedeutet eine Frau, die unkeusch ist? Die nicht Jungfrau ist. So eine Frau darf man nicht heiraten. Außer, sie hat geheiratet. Sie hat mit einer aufrechten Ehe ihre Jungfräulichkeit verloren. Du heiratest eine Frau, die einmal, zweimal, dreimal, viermal verheiratet war. Das ist halal, das ist kein Problem. Aber dass du eine Frau heiratest, die ihre Unschuld, ihre, oder besser gesagt ihre Jungfräulichkeit verloren hat durch Zina, durch Unzucht, so eine darf man nicht heiraten. Und das gleiche gilt auch für Christinnen und Judinnen. Wir sagen, ein Muslim darf eine Christin und Judin heiraten. Mit der Voraussetzung, dass sie keusch sind. Ja? Entweder, dass sie Jungfrauen sind, oder dass sie ihre Jungfräulichkeit durch eine aufrechte Ehe verloren haben. Eine Christin hat irgendwann einmal geheiratet in der Kirche oder sowas. Ja? Wir als Muslime akzeptieren solche Heiraten bei denen im Christentum. Ein Pärchen, ein Muslim und eine Kafira heiraten. Ein Muslim, Astaghfirullah. Ein Kafir und eine Kafira, zwei Christen, ja? Heiraten in der Kirche. Danach nehmen sie Islam an. Sie müssen ihre Ehe nicht erneuern. Ihre Ehe ist legitim, korrekt. Sie muss, weil viele Sahaba haben in der Jahiliyyah, in Zeit des Schirks geheiratet. Dann haben sie Islam angenommen, alle beide. Sie haben nicht noch einmal geheiratet. Ja, noch einmal Hochzeit und alle Verwandten kommen, mashallah. Nein. Ist legitim. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? So eine legitime Heirat bei den Christen oder bei Juden, sie hat dadurch ihre Unschuld verloren, dann darfst du sie heiraten, zweifellos. Ja? Oder eine Kafira, die Islam angenommen hat. Ja? Weil was macht der Islam mit den Sünden von der Jahiliyyah? Nicht nur, dass sie gelöscht werden, sondern die verwandeln sich alle in guten Taten. Alle schlechten Sachen verwandeln sich in guten. Und diese Frau ist eine Muslima, ist halas, bei der hat man keine Angst mehr, dass sie jemals so etwas machen würde. Auch wenn sie sich mit dir nicht versteht. Ist es möglich, dass Mann und Frau heiraten, sie verstehen sich nicht und gehen getrennte Wege. Er gibt ihr Talak und fertig. Sie heiratet einen anderen Mann. Auch wenn sie sich von dir trennt. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass sie je wieder so eine Sünde begeht. Oder dass sie Kufr begeht. Oder dass sie wieder zurück ins Kufr zurückkehrt. Nein. Versteht ihr mich? So eine Frau darf man zweifellos heiraten. Aywa. Ich wollte euch noch eine Sache erwähnen, zum Beispiel, das sind acht Eigenschaften. Diese Eigenschaft muss jeder Muslim haben. Wer diese acht Eigenschaften nicht bei sich hat, er muss sie schleunigst aufbauen. Wenn du heiratest, dann heiratest du eine Frau, die acht dieser Eigenschaften hat. Diese acht Eigenschaften, du versuchst sie deinen Brüdern weiterzugeben, damit sie sie auch haben. Wenn du deine Kinder erziehst, dann erziehst du sie aus, dass sie diese acht Eigenschaften haben. Ja? Diese acht Eigenschaften. Das erste ist Hubbul Haq, die Liebe zur Wahrheit. Wahrheitsliebe. Du liebst die Wahrheit. Du kämpfst für die Wahrheit und du akzeptierst nichts außer Wahrheit. Zweitens, Hubbul Nizam, die Liebe zur Ordnung. Ordnungsliebe. Ja? Du liebst Ordnung. Du liebst nicht Fawda, Anarchie. Jeder macht, was er will. Ordnung. Ja, und die Ordnung findet man im Koran und Sunna. Drittens, Eschuja'a. Mut, Tapferkeit. Das Gegenteil von Feigheit, ja, und Schwäche. Dass du deine Kinder erziehst, dass sie tapfer sind, dass sie mutig sind. Ja. Aber bevor du jemandem das beibringst, bring es dir selber bei. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Viertens, Al-Karam, die Großzügigkeit. Fünftens, Sabr, also Geduld und Standhaftigkeit. Fünftens, Ihtimamu bil Akharin, dass du dich um andere sorgst. Oder besser gesagt, Selbstlosigkeit. Ja? Dass du sagst, ich bin der unwichtigste Mensch, wenn es sich für mich, wenn es sich um Muslime handelt. Alle Muslime sind für mich wichtiger als ich selber. Ja? Selbstlosigkeit nennt man diese schöne Eigenschaft, die jeder von uns haben muss. Ja? Und diese Eigenschaft unseren Frauen und unseren Kindern beibringen, inshallah ta'ala. Aywa. Welche ist das jetzt? Die siebte, ja? Jetzt kommt sieben, ja. Al-Amana. Was ist Al-Amana? Vertrauen. Vertrauenswürdig. Also, dass du der Prophet war Amin. Das bedeutet? Vertrauenswürdig. Vertrauenswürdigkeit. Diese Eigenschaft müssen wir uns zulegen. Wallahi, wir müssen diese Eigenschaft trainieren. Und sie anderen, inshallah ta'ala, danach beibringen. Und das dritte, Hubbu Amal al-Jama'i. Die Liebe zu? Zusammenarbeit. Liebe zu Arbeit durch die Jama'a, mit der Jama'a. Hubbu Amal al-Jama'i. Liebe zu der Gemeinschaft. Gemeinschaftsarbeit. Gemeinschaftssinn. Wer keinen Gemeinschaftssinn hat, halas, mit dem kannst du nichts anfangen. In welchem Sinne nicht? Und in religiösen Sinne schon gar nicht. Wenn wir keinen Gemeinschaftssinn haben, hier, wo es uns noch gut geht, wo wir alle warme Schuhe und Jacken und Kleidung haben, wenn wir hier keinen Gemeinschaftssinn haben, wenn wir alle satt sind und Reservehaut haben, einen richtigen Schwimmreifen, warum? Weil es uns gut geht. Wir haben genug zu essen, zu trinken und ist nicht kalt, keiner schlägt uns und so weiter und so weiter. Wenn wir in diesem Wohlstand, in dem wir leben, wenn wir jetzt keinen Gemeinschaftssinn haben, wallahi, dann werden wir morgen auch keinen Gemeinschaftssinn haben, wenn Fleischstücke und Körperteile fliegen. Ja? Und dein Bruder liegt dort ohne Bein. Granate hat ihn Bein oder Hand abgehackt. Einer ohne Gemeinschaftssinn, wir sagen, wallahi, ich werfe mich lieber in den Kampfgraben, bevor noch eine Granate hier platzt. Ja? Verstehen Sie mich? Ohne Gemeinschaftssinn, wir sagen, halas, ich bin müde, ich kann nicht mehr, halas. Ich habe so viel Staub geschluckt, ich gehe nach Hause. Ja? Meine Zähne sind eingefroren, warum soll ich das machen? Was interessiert mich? Diese ganze, halas, ich gehe wieder, ich pack's nicht mehr. Gemeinschaftssinn. Ummah heißt das, kurz gesagt. Hasbunallahu. Und niemand wirklich. Alles, wir hören hier auf. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, ich bitte in Tabarik wa ta'ala, dass wir diese acht Eigenschaften von ihm bekommen. Aus seiner Gnade, Tabarik wa ta'ala. Ich bitte ihn mit seiner Gnade und durch seine Gnade, subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese acht Eigenschaften gibt. Weil ohne diese acht Eigenschaften sind wir keine kompletten Männer. Uns fehlt immer was. Wenn eine dieser Eigenschaften, wenn du nicht hast, du bist was? Du bist nichts wert. Hubbul Haq, Wahrheitsliebe. Wenn du diese Eigenschaft nicht hast, nichts. Wenn du ein Feigling bist, bist du nichts. Wenn du Ordnungsliebe nicht hast, wenn du keine Ordnung liebst, bist du nichts. Wenn du dich um andere nicht kümmern kannst, wenn du das Gegenteil von selbstlos, was ist das? Egoistisch, selbst, du bist nicht selbstverliebt. Du bist nichts. Ja? Wenn du ein Einzelgänger bist und pfeifst auf die Jama'a, bist du auch ein Nichts. Ja? Wenn du Emana nicht hast, man kann dir nichts anvertrauen. Nichts. Deswegen müssen wir arbeiten, dass wir diese inshallah ta'ala Eigenschaften aufbauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtern, dass wir diese Eigenschaften aufbauen. Wallahi, so werden wir inshallah ta'ala schaffen. Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Erlaubt uns, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا بالله إيماني أنا أهدين قرآني أنا بالله إيماني أنا أهدين قرآني ولو جاءت لو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان